Und wir haben keinen Gesandten gesandt, ohne dass ihm, mit Allahs Erlaubnis, gehorcht werde. Und wenn sie, wo sie sich selbst Unrecht zugefügt haben, zu dir kämen und dann Allah um Vergebung beten und der Gesandte für sie um Vergebung bäte, würden sie wahrlich Allah Reue annehmend und barmherzig finden. Aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Wenn wir ihnen vorschreiben würden, tötet euch selbst oder zieht aus euren Wohnstätten aus, so täten sie es nicht, außer wenigen von ihnen. Ja, also Allah hat ja gar nicht so schwere Dinge befohlen. Was wäre erst, wenn Allah solches befohlen hätte? Wenn sie aber tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine größere Stärkung im Glauben. Dann würden wir ihnen wahrlich von uns aus großartigen Lohn geben und würden sie wahrlich auf einen geraden Weg leiten. Also wie viele Nutzen wurden uns jetzt im Folgen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam genannt? Ashaddu tathbita, ja, das wäre eine größere Stärkung. Ajran azima, einen großartigen Lohn. Und wahrlich siratam mustaqima, einen geraden Weg. All diese Nutzen im Gehorsam und Folgen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und zum wahren Iman, ein Zeichen von wahren Iman ist es also auch, dass man den Gesandten sallallahu alaihi wasallam als Richter, als Schiedsrichter, als Entscheidungsträger in den umstrittenen Dingen akzeptiert. In den Dingen, in denen man uneinig ist, sich mit dem Entschluss des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, mit seinem Richtspruch zufrieden gibt und damit auch Ruhe im Herzen findet. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind. Was ist also jetzt nochmal die Belohnung, die große Huld für die, die Allah und dem Gesandten gehorchen, dass sie in der Gesellschaft solcher Auserwählten, die von Allah die Gunst bekommen haben, dass sie in deren Gesellschaft, dass dies ihre Gefährten sein werden. Je nach den Opfern desjenigen wird er mit den Propheten, mit den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen sein. Das ist die Huld von Allah und Allah genügt als Allwissender. O, die ihr glaubt, seid auf eurer Hut und rückt dann in Trupps aus oder rückt alle aus. Ja, das war die Situation in Medina, dass ein fast ständiges Bewusstsein von Gefahr vorhanden war. Eine Gefahr von draußen durch feindliche Angriffe, Belagerungen, Gerüchte, dass es einen feindlichen Angriff geben würde. Und wenn es mal draußen friedlich war, dann gab es innere Unruhen, ja, die, wie wir schon gelesen haben, die kontrolliert werden mussten. Und wenn es innen mal friedlich war, dann war wieder eine Gefahr von draußen unterwegs. Und genauso, das können wir auch übertragen in unserem eigenen Leben. Mal stehen wir inneren Herausforderungen gegenüber und mal stehen wir äußeren Herausforderungen gegenüber. Und wir müssen wirklich immer wieder entscheiden, was ist eigentlich wichtiger. Ja, wie zum Beispiel, ist es wichtiger, dass ich meine eigene Meinung durchsetze, egal was die Konsequenzen davon vielleicht sind, oder ist es wichtiger, meine Meinung vielleicht hier und da auch mal zu opfern, auch mal nachzugeben und dafür aber für mich und meine Nachkommen den Dien, eine friedliche Umgebung, in der man die Religion leben und praktizieren kann, dass ich dies alles für meine Nachkommen und für mich erhalte. Was ist die größere Aufgabe, für die ich mich vorbereiten muss? Unter euch gibt es sehr wohl manch einen, der ganz langsam tut. Wenn euch dann ein Unglück trifft, sagt er, Allah hat mir fürwahr eine Gunst erwiesen, da ich nicht mit ihnen zugegen war. Wenn euch aber Huld von Allah zuteil wird, sagt er ganz gewiss, als ob zwischen euch und ihm keine Freundschaft bestanden hätte, oh, wäre ich doch mit ihnen zugegen gewesen, dann hätte ich einen großartigen Erfolg erzielt. Ja, also das ist dieser Charakter, ein Freund in guten Zeiten. Wenn alles gemäß seinen Wünschen passiert, dann geht er ein Stück mit, aber sobald er etwas opfern muss oder etwas nicht so passiert, wie es ihm angenehm ist, dann ist er sogar bereit, den Weg zu verlassen. So sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das diesseitige Leben für das Jenseits verkaufen. Und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem werden wir großartigen Lohn geben. Und das ist hier das Prinzip. Solange nicht das Jenseits vor dem Diesseits bevorzugt wird, ist wirkliches Opfern nicht möglich. Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die sagen, unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn und schaffe uns von dir aus einen Helfer. Ja, hier ist das Leben in Gefahr, hier werden Menschen unterdrückt. Ja, was ist mit euch, dass ihr für diese euch nicht einsetzen wollt? Ja, und genauso können auch andere Dinge in Gefahr sein. Wie der Iman kann in Gefahr sein. Der Iman kann belagert werden. Durch falsche Einflüsse, durch Lügen, durch Verführungen. All dies sind Dinge, für die eingestanden werden muss. Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg. Und diejenigen, die ungläubig sind, kämpfen auf den Weg der falschen Götter. So kämpft gegen die Gefolgsleute des Scheitans, des Satans. Gewiss, die List des Satans ist schwach. Siehst du nicht jene, zu denen gesagt wurde, haltet eure Hände zurück und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Als ihnen dann aber vorgeschrieben wurde, zu kämpfen, fürchtete auf einmal eine Gruppe von ihnen die Menschen, wie sie Furcht vor Allah haben, oder mit noch größerer Furcht, und sagten, unser Herr, warum hast du uns vorgeschrieben, zu kämpfen? O, würdest du uns doch auf eine kurze Frist zurückstellen. Sag, der Genuss des Diesseits ist gering. Und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist. Und euch wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Die Muslime, als sie noch in Mekka waren, vor der Auswanderung nach Medina, mussten viel Unterdrückung und viel Erniedrigung ertragen. Und damals pflegten sie den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zu fragen, das ist es uns erlaubt zu vergelten. Ist es uns erlaubt, zurück zu antworten auf das, was wir an Erniedrigung und Unterdrückung erfahren müssen. Doch damals wurde ihnen noch gesagt, nein, haltet eure Hände noch zurück, verrichtet das Gebet, gebt die Zakat, tut Gutes. Ja, jetzt ist noch nicht der Augenblick gekommen, dass euch dies erlaubt ist. Als später dann in Medina der Befehl kam, dass jetzt könnt ihr euch verteidigen, jetzt ist es euch erlaubt, dann waren manche unter ihnen, die dann sich noch nicht bereit fühlten, ja, wie hier in der Aya berichtet wird. Und so ist das oft die Frage, die wir uns alle stellen müssen, wann sind wir denn bereit, mal zu opfern? Ja, weil die Dunya, das Diesseits, wird immer vor unseren Augen verführerisch uns ablenken wollen. Ja, und bereit ist wieder dasselbe Prinzip. Bereit ist dann derjenige, der das Jenseits dem Diesseits bevorzugt. Wo auch immer ihr seid, wird euch der Tod erfassen und wehret ihr in hochgebauten Türmen. Und wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie, das ist von Allah. Und wenn sie etwas Böses trifft, sagen sie, das ist von dir. Sag, alles ist von Allah. Was ist mit diesem Volk, dass sie beinahe keine Aussage verstehen? Hier wird über die Munafiqin, die Heuchler, gesprochen, die nämlich die Befehle des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, es wagten, sie in Frage zu stellen und ihn sogar so weit zu gehen, zu beschuldigen. Nämlich nach der Schlacht von Uhud zum Beispiel, als es diese Verluste gab, die Muslime davon getroffen wurden, dann sagten sie solche ungeheuerlichen Aussagen, wie das, ja, hättest du nicht uns befohlen, außerhalb der Stadt zu kämpfen, dann wäre das alles nicht passiert. Und was Allah hier lehrt, ist, dass die Stellung des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, nicht nur Gehorsam, sondern auch äußerste Ehrerbietung und Respekt verlangt. Und dies hatten die Munafiqin nicht. Und diese Frage, was ist mit diesem Volk, dass sie beinahe keine Aussage verstehen, das zeigt uns auch nochmal, dass die Heuchelei, der Nifaq, eine solche Herzenskrankheit ist, die den Verstand bedeckt. Ja, die Augen so blendet vor Liebe zum Diesseits oder blenden kann, je nachdem, wie viel Nifaq man, wie fortgeschritten diese Krankheit schon ist, dass man darüber hinaus den Nutzen, den wahren Nutzen des Jenseits überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Alles, was man sieht, ist das kurze Vergnügen des Diesseits, den geringen Nutzen des Diesseits, und darüber hinaus ist man nicht mehr fähig, wahren Nutzen sogar für sich selber noch zu erkennen. Was dich an Gutem trifft, ist von Allah, und was dich an Bösem trifft, ist von dir selbst. Und wir haben dich als Gesandten für die Menschen gesandt, und Allah genügt als Zeuge. Ja, und das ist das. Wir beschuldigen immer andere und vergessen unsere eigenen Fehler. Ja, wir, unsere Makel, die Allah reinigen will, und das ist eine Gnade von Allah, dass er uns von unseren Makel und Mängeln befreien will, sie uns zeigt, sie hervorbringt durch diese Prüfungen, damit wir uns bessern können, und deswegen passieren uns dann auch solche Dinge, Verluste und Niederlagen und Schicksalsschläge, damit wir vielleicht daraus lernen und Dinge bereinigen können, die bereinigt werden müssen. Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer sich abkehrt, so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt. Und sie sagen, Gehorsam. Wenn sie aber von dir weggehen, heckt ein Teil von ihnen etwas anderes aus, als was du sagst. Aber Allah schreibt auf, was sie aushecken. So wende dich von ihnen ab und verlasse dich auf Allah. Allah genügt als Sachwalter. Also wenn sie vor dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam standen, dann bejahten sie und sagten, ja, wir sind gehorsam. Hinter seinem Rücken aber wieder dieses doppelt-zweigesichtige, Widerspruch von innerem und äußerem Verhalten. Und das ist so, wenn der Mensch etwas für die Religion tun will, dann kommen Hindernisse. Das kann aus der eigenen Familie sein, aus der eigenen Umgebung sein, das kann von außen sein. Und hier wird uns gelehrt, nicht zu verzagen, was wir nicht ändern können, zu übersehen, uns davon abzuwenden und vor allem uns auf Allah zu verlassen. Denn all dies ist eine Prüfung von Allah. Und wo ist die Lösung? Ja, wohin lenkt Allah uns wieder? Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Tadabbur, über etwas nachdenken, reflektieren. Über die Bedeutung, die Lehren, die Anwendung in unserem Leben, die Weisheiten, all dies darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren. Und wer darüber nachdenkt, der wird auch dann die Vollkommenheit des Koran überhaupt mit Allahs Gnade entdecken und auch bewundern können. Und er wird auch darin Rechtleitung finden und die Dinge finden, die er in seinem Alltagsleben, in jeder Sekunde vielleicht sogar, auch dann anwenden und umsetzen wird. Jetzt wird eine andere Art und Weise der Munafiqin beschrieben. Und wenn ihnen eine Angelegenheit zu Ohren kommt, die Sicherheit oder Furcht betrifft, machen sie es bekannt. Wenn sie es jedoch vor den Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es herausfinden können. Und wenn nicht Allahs Huld und Erbarmen gewesen wären, wäret ihr fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt. Ja, das war also eine andere Praktik der Munafiqin, dass sie ständig Gerüchte, Nachrichten, Angst und Schrecken, falsche Informationen auch oft, dass sie solche Sachen verbreiteten. Ja, da kommt eine Armee, da kommt der Feind, guck mal, jeder will euch angreifen. Ja, und das für jede produktive Arbeit ist eine friedliche Umgebung, eine ruhige Umgebung, ist absolut notwendig. Deswegen werden die hier, die solch eine falsche Vorgehensweise hatten, werden hier gebunden. Das Nein, nur wenn etwas Authentisches vorliegt und etwas authentifiziert wurde, dann könnt ihr es verbreiten. Und ihr sollt es auch nicht verbreiten, sondern es unter denen unter euch bringen, die Befehlshaber, also der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und dann die anderen Befehlshaber sind, damit sie, weil sie die Autoritätsperson sind, weil sie wissen, was sie mit diesen Nachrichten anzufangen haben, wie sie damit umzugehen haben, unter diesen Leuten soll es dann auch dementsprechend erst gebracht werden. Ja, also dieses überall rum erzählen und dieses auch nicht nachprüfen, ob etwas überhaupt von Bestand ist, wirklich wahr ist, das ist nicht die Art und Weise eines wahrhaftigen Gläubigen. Ja, weil so eine Vorgehensweise verbreitet vor allem was? Sie verbreitet vor allem Unruhe und bringt Dinge in die Ohren und Hände von denjenigen, die nichts damit anzufangen haben. Ja, und das ist nicht das Zeichen einer zivilisierten und auch produktiven Gemeinschaft. So kämpfe auf Allahs Weg, du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht und sporne die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung. Wer in einer guten Sache Fürsprache einlegt, für den wird es einen Anteil daran geben und wer in einer schlechten Sache Fürsprache einlegt, für den wird es ein Gleiches davon geben. Und Allah ist zu allem fähig. Ja, und hier geht es um das, wie wir sagen würden, ein gutes Wort einlegen. Ja, deswegen, bevor man das tut, überlegen, was für eine Tat oder Arbeit unterstütze ich damit? Ist es eine gute Sache? Ist es etwas, was jemanden an sein Recht bringt oder jemanden weiterhilft? Oder helfe ich vielleicht sogar dabei, jemanden sein Recht zu nehmen oder in einer verwerflichen oder sogar verbotenen Tat Unterstützung zu geben? Meine ich es selber gut mit dem, für den ich Fürsprache einlege? Oder gebe ich vielleicht sogar absichtlich einen schlechten Rat, weil ich ihm gar nicht wohlwollend gegenübertrete? Ja, und der Prophet ﷺ hat auch in einem Hadith gesagt, dass الدال على الخير كفاعله. Derjenige, der zu etwas Gutem führt, ja, dich nur dahin bringt, der ist so, als ob er es selber getan hat. Das heißt, wenn du jemand eine gute Idee gibst und dieserjenige führt diese Idee aus, dann kriegt ihr beide dafür Belohnung. Genauso aber, und da ist Vorsicht geboten, wenn du jemanden einen schlechten Rat gibst oder jemanden dabei hilfst und Fürsprache dafür einlegst, Unrecht zu tun oder Verwerfliches zu tun, dann kriegt auch ihr beide einen gleichen Anteil an Verwerflichkeit, an Sünde geschrieben, und davor muss man sich hüten. Ja, genauso wie zum Beispiel jemanden, der Unrecht tut, zu unterstützen. Ja, das ist ja eine Art von Unterstützung für diesenjenigen dann, für dieses Unrecht ein Wort einzulegen. Und Allah ist zu allem fähig. Und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren zurück oder erwidert ihn. Gewiss, Allah ist über alles ein Abrechner. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ حُيِّيتُمْ heißt wörtlich, also Gruß, wie hier steht, und heißt wörtlich jemanden, ein Bittgebet für Leben, jemanden geben. Ja, mögest du lange leben. Hayyakallah, habt ihr vielleicht bestimmt schon mal gehört. Ja, Tahiyyatin ist dann also der Gruß, wenn jemand euch grüßt. Und Ibn Abbas radiallahu anh sagt, selbst wenn ein Majusi, und Majusi ist, sind die Feueranbeter, ja, das ist also quasi nicht mal jemand von Ahl al-Kitab, ja, wenn die dir sogar ein Salam sagen, dann sollt ihr auch ihm zurückgrüßen. Ja, und wenn jemand so, jemand dir auf eine bestimmte Gruß gibt, dann kannst du auch dieselben Wunsch ihm auch zurückschicken, denn das ist der gute Charakter. Ja, Tahiyya, wie gesagt, ist Dua für Leben, Bittgebet für Leben, und wenn jemand so zu dir dir das wünscht, dann was sollst du antworten? Nein, für dich möge kurze Leben sein, weil du kein Muslim bist? Ja, das ist kein Charakter, das ist keine Erziehung. Nein, sondern man soll mindestens genau dasselbe zurückgeben oder Ahsan, bessere sogar zurückgeben und noch mehr wünschen. Und so ist dann der Ihsan, wird so praktiziert. Ja, weil genauso zurückzuwünschen ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Das wäre ja kein besonders vorzüglicher Charakter. Das genau dasselbe zurückwünschen, das macht ja jeder. Ja, Ahsan wäre dann, noch mehr zu wünschen, noch ein Dua mehr zu machen, ja, noch mehr vielleicht Segen zu wünschen und wie auch immer, je nach Kultur natürlich, das kann sehr verschieden sein, den Gruß zu erwidern. Natürlich gibt es dann vielleicht auch mal die Fälle, wo jemand dir durch eine Verdrehung seiner Zunge sogar Schlechtes wünscht, wie der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. Einmal traten bei ihm einige Yahud ein, von den jüdischen Nachbarn da in Medina, und durch ein... Ja, durch eine Verdrehung der Zunge sagten sie nicht Assalamu alaik, also nicht der Friede sei mit dir, sondern Assam. Sam oder Sam ist auch ist eine Verwünschung, der Tod sei mit dir. A'udhu billah. Und seine Frau Aisha radiallahu an vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war natürlich sehr erzürnt darüber und antwortete auf sehr heftige Art und Weise und wünschte ihn noch zwei, dreifach etwas zurück. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, langsam, ja Aisha, nein, nicht so, sondern sag einfach nur Wa alaikum. Auf euch das Gleiche, was ihr uns wünscht. Ja, das ist das. Mit Schlechtem machen wir genauso zurück, wenn überhaupt, was von gegenüber kommt. Aber bei Gutem ist es gut, noch mehr zurückzugeben. Und bei einem Gruß zu geizen, das ist wirklich die äußerste Form von Geiz und engem Herzen. Ja, wenn man nicht mal mehr fähig ist, Frieden zu wünschen oder jemanden Leben zu wünschen und damit sogar geizt, ja, wie vielleicht auch in manchen, ja gut, vielleicht ist es kulturabhängig auch, Allahu alam. Ja, bei manchen ist es vielleicht zu beobachten, dass sie so schlapp und so müde sind, dass sie den Mund nicht aufkriegen für einen Gruß, selbst wenn man selber zuerst grüßt. Ja, aber selbst im Angesicht solch eines Falles, ihr sollt immer diejenigen sein, die trotzdem grüßen. Ja, und man weiß nicht, wenn ihr zum dritten, vierten Mal jemanden grüßt, vielleicht, also jetzt täglich seht ihr jemanden und jedes Mal grüßt ihr ihn und er grüßt nie zurück. Egal, grüßt weiter und ihr wisst nicht, wie viel Gutes sich daraus vielleicht noch entwickeln kann. Ja, weil wir erwarten die Belohnung sowieso von Allah und nicht von unserem Gegenüber. Ja, und das sind auch keine Kleinigkeiten. Ja, das sind nicht einfach nur Lippenbekenntnisse. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt in einem längeren Hadith, dass keiner von euch wird das Paradies betreten, bis er Iman hat. Und keiner von euch wird Iman haben, bis ihr einander liebt. Soll ich euch nicht sagen, was ihr tut und dann einander lieben werdet? Verbreitet den Salam zwischen euch. Ja, das sind also keine Kleinigkeiten. In einem anderen Hadith heißt es, das entrichtet den Salam zu denen, wen ihr kennt und denen, wen ihr nicht kennt. Ja, großzügig sein, verbreiten, gerne geben und nicht nur abzählen und zurückhalten und sagen, muss ich den grüßen? Ist es Pflicht, den zu grüßen? Grüßt ihn. Das ist doch das Mindeste, dass man dem anderen wenigstens Gutes wünscht. wenn man schon nicht dem anderen Gutes tut. Ja, und die Liebe in der Gesellschaft wird mehr, wenn man sich einander Frieden wünscht, sich einander grüßt. Ja, und das muss man ja gar nicht beweisen, das ist offensichtlich, dass das die Folge davon ist. Und Allah ist über alle Dinge, ist über alles ein Abrechner. Ja, also wer, in anderen Hadith heißt es, wer anfängt mit dem Salam, der kann bis zu 30 Belohnungen bekommen. Ja, selbst ein Salam wird belohnt. Der gute Wille wird belohnt und deswegen ist es nur ein Selbstverlust, wenn man mit diesen Dingen zurückhält. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler in zwei Scharen gespalten seid, wodurch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat? Wollt ihr denn recht leiten, wen Allah in die Irre gehen lässt? Wen aber Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch von ihnen weder Schutzherren noch Helfer. Ja, und das ist natürlich jetzt hier eine sehr strenge Aussage. Und jetzt kommt direkt die Ausnahme. Außer denjenigen, die sich einem Volk anschließen, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht. Oder die zu euch gekommen sind, weil ihre Brüste beklommen sind, gegen euch zu kämpfen. Oder gegen ihr eigenes Volk zu kämpfen. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er ihnen wahrlich Gewalt über euch gegeben. Und dann hätten sie gegen euch wahrlich gekämpft. Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch Allah keine Veranlassung gegeben, gegen sie vorzugehen. Ja, gegen solche geht ihr also schon mal nicht vor. Ja, gegen die, die gegen euch Schlechtes tun, euch schaden und hervorkommen und gegen euch kämpfen, natürlich werdet ihr euch auch verteidigen und gegen diese kämpfen. Gegen die aber, die sich zurückhalten und die ihre Brüste sind beklommen und die wollen Frieden mit euch haben, dann hat Allah euch auch kein Recht darüber gegeben, diese anzugreifen. Ihr werdet andere finden, die vor euch Sicherheit und vor ihrem eigenen Volk Sicherheit wollen. Jedes Mal, wenn sie wieder der Versuchung ausgesetzt sind, werden sie in ihr zu Fall gebracht. Also wenn diese Gelegenheit kriegen, gegen euch vorzugehen, dann gehen sie auch gegen euch vor. Wenn sie sich jedoch nicht von euch fernhalten und euch nicht Frieden anbieten und nicht ihre Hände zurückhalten, also sie kommen hervor und greifen euch an und gehen gegen euch vor, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Ja, das ist im Kriegskontext hier offenbart. Und nie war das so im normalen Leben von Medina, wenn keine Schlacht stattfand, dass einfach man jemand rumlief und Menschen ergriffen hat und getötet hat. Das gab es natürlich nicht. Es war kein Anarchiesystem, sondern hier ist in bestimmten Umständen eine bestimmte Befehl ist hier damit gemeint. Über jene haben wir euch deutliche Gewalt verliehen. Ja, das sind also Prinzipien, die Allah uns hier mitgibt, dass wer gut mit euch ist, ihr müsst auch gut mit ihm sein. Wer in zu Fall kommt, also die wenn Unruhe Gelegenheit gibt, dann geht er nach vorne und macht, ergreift diese diese Gelegenheit, dann schaut, wenn er hervorkommt und euch schadet, dann könnt ihr euch dagegen wehren und der Schaden muss natürlich von euch abgehalten werden. Ja, das ist eine ganz natürliche Reaktion eines jeden Menschen, jedes Volk auf dieser Erde, dass es versucht, Schaden von sich abzuhalten. Ja, und damit man diese ganzen Dinge nicht auf die leichte Schulter nimmt, wird jetzt nochmal klar gesagt. Es steht keinem Gläubigen zu, einen anderen Gläubigen zu töten. Es sei denn, aus Versehen. Und wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, ja, das sind Unfälle, Jagdunfälle oder andere Unfälle, der hat einen gläubigen Sklaven zu befreien und ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen. Es sei denn, sie erlassen es ihm als Almosen. Wenn er, der Getötete, zu einem euch feindlichen Volk gehörte und gläubig war, dann gilt es, einen gläubigen Sklaven zu befreien. Und wenn er zu einem Volk gehörte, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, dann gilt es, ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen und einen gläubigen Sklaven zu befreien. Ja, das alles als Sühne für seine Tat, obwohl das noch aus Versehen war. Ja, geschweige denn, wenn jemand das absichtlich machen würde. Wer aber keine Möglichkeit findet, der hat zwei aufeinanderfolgende Monate zu fasten. Als eine Reueannahme von Allah. Und Allah ist allwissend und allweise. Ja, also ein Leben, ein Menschenleben, ja, versehen hin und versehen her, ein Menschenleben ist etwas, was Allah hier nicht als etwas Leichtes uns darstellt. Da ist große Vorsicht geboten, eine große Heiligkeit, wenn ihr so möchtet, Unantastbarkeit, die gewahrt werden muss. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Allah möge uns alle vor solch einem Vergehen bewahren. O, die ihr glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg umherreist, dann unterscheidet klar und sagt nicht zu einem, der euch Frieden anbietet, also den Salam sagt zu euch, du bist nicht gläubig, wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet. Hier wird gesagt, dass wenn es mal eine Kampfhandlung geben sollte und jemand sagt euch Assalamu alaikum und gibt sich dadurch zu erkennen, dass er dem Islam angehört, dann habt ihr kein Recht zu sagen, nein, wir glauben dir nicht und kämpfen trotzdem gegen dich, damit ihr dann vielleicht an die Beute, die dann halt erworben wird, dass ihr diese dann erwerben könnt. Ja, weil damals die Kultur der Araber war ja mehr oder weniger gleich. Äußerlich konnte man nicht unbedingt gleich entscheiden, wer jetzt zum Islam gehörte und wer nicht. Der Salam war unter anderem ein Erkennungsmerkmal. Und dieses äußerliche Erkennungsmerkmal muss genügen. Hier ist es keinem gestattet zu sagen, nein, obwohl du das sagst, glauben wir dir dieser Aussage nicht. Doch bei Allah ist Gutes in Fülle. So wart ihr zuvor. Aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen, unterscheidet also klar, gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ja, also auch ihr wart vorher nicht geleitet, Allah hat euch geleitet, deswegen seid auch vorsichtig im Beurteilen anderer. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, außer denjenigen, die eine Schädigung haben, also die nicht ausziehen können auf Allahs Weg, der sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühenden. Allah hat den sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person Abmühenden einen Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch hat Allah die sich Abmühenden von denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt. Die Leute sind meistens dreierlei. Ja, das sind einmal die Minimalisten, dann gibt es die Maximalisten und dann gibt es die Aufrechterhalter. Ja, so kann man das vielleicht grob unterteilen. Die Minimalisten, die tun das, was absolut notwendig ist, sind sehr vorsichtig, ja, die wollen das Wenigste opfern, das Wenigste geben, tun nur das, was absolut sein muss. Und dann gibt es die anderen, die einfach nur aufrechterhalten, wenn man ihnen was sagt, dann machen sie es, nicht mehr und nicht weniger. Ja, die sind stetig mit dabei. Und dann gibt es nun mal auch die Maximalisten, die nicht nur das tun, was man ihnen sagt oder nicht nur das, was sein muss, sondern selber vorangehen und Gelegenheit suchen und das Äußerste geben, was ihnen möglich ist, zu geben. Ja, und die wird Allah bestimmt nicht alle gleich behandeln. Ja, wie es im Koran auch heißt, As-Sabiqun, As-Sabiqun, die Vorauseilenden, die Vorangehenden, die als erstes zu einer guten Tat schreiten, die vorauseilen und mehr tun als die anderen, die haben eine ganz besondere Stellung bei Allah. Ja, und der Minimalist ist halt ja derjenige, der vielleicht von sich schon so überzeugt ist und denkt, nein, ich muss gar nicht mehr so viel machen, wie diese Geschichte mit dem, wisst ihr gar nicht, ob es die im deutschen Raum jetzt auch gibt, fällt mir jetzt gar nicht ein, der Hase und die Schildkröte, die mit kleinen Schritten immer weiter ging und dann natürlich auch eine List angewendet hat, aber der Hase, der dachte, ein paar Sprünge reichen, ich kann mich jetzt ausruhen und schlafen, ich werde schon ans Ziel ankommen. Ja, und diese selbstgefällige Einstellung, die kann manchmal halt ganz schön schädlich werden und Allah liebt es, dass man sich für ihn abmüht. Ja, deswegen heißt es, doch hat Allah die sich Abmühenden von denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt.